Hören Sie nun Ausschnitte aus einer Diskussion zwischen dem Chefredakteur der sowjetischen Nachrichtenagentur Novosti, Valentin Falin, dem amerikanischen Politologen Helmut Sonnenfeld sowie dem deutschen Abrüstungspolitiker Egon Bahr. Die Veranstaltung, vor wenigen Tagen vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik im Rathaus der Hansestadt ausgerichtet, ist Teil der ersten internationalen Friedenswoche von Wissenschaftlern, die in über 20 Ländern begangen wird und heute zu Ende geht. Die Zusammenstellung der Ausschnitte besorgte Karl-Heinz Harenberg. Das Konzept der gemeinsamen Sicherheit ist keine Erfindung der jüngsten Vergangenheit. Überlegungen, die dieses Konzept mitprägen, stecken vielmehr in den entspannungs- und abrüstungspolitischen Ansätzen seit den 50er Jahren. Das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Überlegungen zu einem in sich geschlossenen Konzept weiterzuentwickeln, um insbesondere für die Beziehungen zwischen West und Ost Anregungen und Hilfen zu geben. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, dass der Direktor des Institutes, Egon Bahr, im Rahmen der ersten internationalen Friedenswoche von Wissenschaftlern Vertreter der beiden Supermächte an einen Tisch brachte, um sie über ihr Verständnis von gemeinsamer Sicherheit sprechen zu lassen. So den Politologen Helmut Sonnenfeld aus den USA, Mitarbeiter mehrerer wissenschaftlicher Einrichtungen, unter anderem des Brookings-Institutes in Washington. Und für den verhinderten Professor Velichow, den Chefredakteur der sowjetischen Presseagentur Novosti, Valentin Falin, 7 Jahre lang bis 1978 Botschafter in Bonn. Zum Einstieg erläuterte Egon Bahr noch einmal das Konzept von der gemeinsamen Sicherheit. Wie Sie wissen, untersucht das Institut seit einiger Zeit Grundsätze und Konsequenzen der Idee der gemeinsamen Sicherheit. Nach unserer Auffassung ist Sicherheit, jedenfalls solange es den Zustand gegenseitig gesicherter Zerstörung gibt, nur zusammen mit dem potenziellen Gegner zu erreichen. Es gibt keine anwendbare Überlegenheit mehr, aber deshalb muss nach den Regeln gesucht werden, um einen Krieg zu verhindern, in dem es eben keine Sieger mehr gibt. Grundsätze und Konsequenzen dieser Idee haben wir unter den besonderen Interessen Europas untersucht, darunter Möglichkeiten und Grenzen dessen, was kleinere und mittlere Staaten tun können, welche Auswirkungen sich psychologisch, wirtschaftlich, ideologisch ergeben, denn es handelt sich um ein sehr komplexes Denken, nachdem in der bisherigen Menschheitsgeschichte Sicherheit durch Stärke dominiert hat. Oder jedenfalls Sicherheit durch Gewinnen. Natürlich ist das Verhältnis zwischen den beiden Weltmächten dafür entscheidend, ob sie die Überlegungen der gemeinsamen Sicherheit akzeptieren oder ob sie das nicht tun. Das ist auch der Grund, weshalb das Institut 2 kompetente Bürger der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu einem Gespräch eingeladen hat. Das war übrigens geplant, bevor das Ergebnis von Stockholm und das Ergebnis des Gipfels von Reykjavik bekannt waren. Das Ergebnis von Stockholm bedeutet zusätzliche Stabilität, verlängerte Vorwarnzeiten, Einblicke in die Tiefe des jeweiligen Raums, die Unmöglichkeit, größere strukturelle Verschiebungen der Streitkräfte vorzunehmen, ohne dass die andere Seite es bemerkt. Also Vertrauensbildung und insoweit gewachsene Sicherheit für beide Seiten. Die Beiderseitigkeit im Gegensatz zu einseitigen Schritten ist ein Kern der gemeinsamen Sicherheit. Stockholm ist ein praktisches Stück der Ausformung gemeinsamer Sicherheit. Reykjavik hat gezeigt, dass die beiden Weltmächte fähig sind, zu Vereinbarungen zu kommen, die noch vor wenigen Monaten im Bereich der Träumerei angesiedelt schienen. Das war möglich, weil beide Seiten, sowohl bei strategischen Waffen wie bei Mittelstreckenwaffen, sich methodisch auf ein Ziel verständigt haben, das keiner Seite Überlegenheit, keiner Seite einen ausnutzbaren Vorteil, keiner Seite Sicherheit auf Kosten des anderen gebracht hätte. Was erreichbar war, entsprach den Grundsätzen der gemeinsamen Sicherheit. Es ist offensichtlich, dass dies nicht für SDI gilt. SDI ist das fast klassische Beispiel für ein Programm, bei dem eine Seite das Recht für sich proklamiert, es durchzuführen und damit einen einseitigen Vorteil zu bekommen. Es gibt jedenfalls keine Erklärung der amerikanischen Bereitschaft, auf SDI zu verzichten, garantiert und kontrollierbar, solange nicht entsprechende Systeme auf sowjetischer Seite vorhanden sind. Es hat sich gezeigt, dass die Politik des einseitigen Vorteils in der Konsequenz dazu führt, dass mögliche Vereinbarungen der gemeinsamen Sicherheit dadurch blockiert werden. Wenn man die Idee der gemeinsamen Sicherheit akzeptiert, das heißt sich bewusst wird, dass es notwendig ist, einen Zustand herbeizuführen, in dem keine Seite mehr einen anwendbaren militärischen Vorteil hat, das Risiko also für beide Seiten gleich groß ist, dann wird es relativ einfach sein, die entsprechenden Vereinbarungen zu erzielen. Ich fühle mich in dieser Auffassung durch den ersten Teil von Reykjavik bestätigt. Die beiden Bosse erwiesen sich als souverän genug, das Gestrüpp zu beseitigen, in dem sich ihre Experten verfangen hatten, und darüber zu sprechen und im Ansatz zu entscheiden, was das gewünschte Ergebnis sein soll. Es könnte übrigens sehr wohl sein, dass die Experten in Genf inzwischen dabei sind, das Gestrüpp in zweiter verbesserter Auflage wieder wachsen zu lassen, wenn man dieses skurrile Bild brauchen darf. Das Problem ist nicht so sehr wie, sondern vielmehr ob man gemeinsame Sicherheit erreichen will. Und dies stellt im Grunde die Frage nach dem Selbstverständnis und nach dem Grundverhältnis der beiden Weltmächte. Ist es so, dass Amerika akzeptiert, mit der anderen Weltmacht ein Verhältnis der Stabilität bei gleicher Sicherheit zu erreichen? Also die Vorstellungen aufzugeben, dass Amerika im Grunde prädestiniert ist, auch machtpolitisch der Erste zu sein. Ich glaube, dass die amerikanische Geschichte die Entwicklung des amerikanischen Selbstbewusstseins auf Überlegenheit angelegt ist und dass deshalb die Akzeptanz gemeinsamer Sicherheit von Amerika einen größeren Schritt verlangt als von der Sowjetunion. Ich glaube, dass aus der Geschichte Russlands wie der Sowjetunion ein Gefühl erklärbar ist, zurückgeblieben zu sein auf dem einen oder anderen Gebiet, nachholen zu müssen, und dass deshalb für die Sowjetunion die Idee der gemeinsamen Sicherheit leichter ist, jedenfalls als Schritt zur Akzeptanz als Gleicher. Wie auch immer, ich sehe im Zeitalter der gemeinsamen gesicherten Zerstörung, der Mutual Assured Destruction, eben keinen anderen Weg als den, in vollem Bewusstsein die geschichtliche Tradition zu beenden, die aus Ausscheidungskämpfen bestand und deren Logik dahin führt, dass einer der jeweils Stärkere übrig blieb. Wenn dieses alte Denken nicht beendet wird, nähern wir uns dem letzten Ausscheidungskampf, der beide ausscheidet und den Rest der Welt mit ihnen. Die ideologischen Unterschiede sind nicht wegzudiskutieren. Sie brauchen auch nicht verniedlicht zu werden. Wenn klar ist, dass die Erhaltung des Friedens im primitivsten Sinne die Abwesenheit von Krieg zwischen Ost und West garantiert. Dass diese Garantie so lange nicht gegeben ist, wie die Großmächte und deren Alliierte im Wettrüsten fortfahren, hat sich als allgemeine Erkenntnis wohl weltweit durchgesetzt. Dennoch wird bislang kräftig weitergerüstet mit der Folge, dass jede Seite die andere verdächtigt, sie wolle militärische Überlegenheit erreichen. Lässt sich dieser Teufelskreis durch Rüstungskontroll- bzw. Abrüstungsverträge durchbrechen? Helmut Sonnenfeld zeigte sich skeptisch. Überlegenheit will ich nicht, brauche ich nicht. Ist aber auch wieder so eine Phrase, die man definieren muss. Denn wenn bei jedem militärischen Programm, das die Amerikaner im Namen der Nicht-Überlegenheit, du sagst, das bedeutet Überlegenheit, kann ich mit dir nicht argumentieren. Und wenn die Russen das sagen. Das heißt also, es hilft mir nichts, obwohl es politisch und psychologisch vielleicht wichtig ist, wenn die Staatsmänner sich hinsetzen und sagen, keiner strebt die Überlegenheit an, Kriege können nicht gewonnen werden im Atomzeitalter, fabelhaft. Dann geht er zurück, wenn er Herr Gorbatschow ist, und unterschreibt es in den nächsten Verteidigungshaushalt und es kommen die Waffen raus aus den sowjetischen Designbüros, wie heißt das? Entwicklungsbüros. Der amerikanische Präsident geht zurück und unterschreibt seinen Verteidigungshaushalt und die verschiedenen Programme immer im Namen der Überlegenheit. Also kann man dies meiner Meinung nach nur festlegen, indem man das ganz konkret tut. Mit Worten ist es einfach nicht getan, mit Phrasen ist es nicht getan. Obwohl ich verstehe, Worte sind Politik und Worte sind Substanz. Aber wenn man von der Sicherheit spricht und wenn man von der gegenseitigen oder der gemeinsamen oder sonst einer Sicherheit spricht und besonders wenn man davon spricht, dass man es durch Abkommen machen muss, dann kann man es nur festschreiben. Da kann man nur hinschreiben, welche Waffen sind erlaubt, in welchem Ausmaß und welche sind es nicht, in welchem Ausmaß. Das übrigens ist genau das, was die Amerikaner den Sowjets vorgeschlagen haben über den ABM-Vertrag. Tatsache ist, dass der ABM-Vertrag nicht in die Einzelheiten geht darüber, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, in der Sphäre der Waffen, die sich auf neue physikalische Prinzipien basieren. Ich habe damals die Instruktionen geschrieben. Unsere Verhandler sind instruiert gewesen, das mit dem russischen Verhandler festzulegen. Was genau bedeuten die Begrenzung, das Verbot aller möglichen Abwehrwaffen, auch derer, die auf neuen physikalischen Prinzipien basiert sind. Der damalige sowjetische Verhandlungsführer, ein Mann namens Karpow, heute nicht unbekannt, weigerte sich, sagte, das ist alles futuristisch, hat keinen Sinn. Daher steht in dem Vertrag eine Definition der ABM-Waffen im zweiten Artikel drin, übrigens noch konkreter auf Russisch als auf Englisch, die ganz genau definieren, welche Waffen im Artikel 5 verboten sind. Und dann kommt dazu eine Vereinbarung D, in der steht, sollten Systeme zustande kommen, die auf anderen physikalischen Prinzipien basieren, dann können die beiden Seiten über die Begrenzungen nach Artikel 12 und 13 des Vertrages sprechen. Bitte schön. Du willst keine Überlegenheit, du willst versuchen, die Möglichkeiten neuer Waffen zu begrenzen, dann setz dich hin und versuche gerade diese Löcher, diese Unklarheiten in einem 15 Jahre alten Vertrag, denn diese Teile wurden schon 1971 zum Teil geschrieben, zu klären. Genau das haben die Amerikaner vorgeschlagen, genau das haben die Russen verweigert und sagen, nein, wir können nur darüber reden, was verboten ist. Übrigens, der sowjetische Leiter des Raumwissenschaftsinstitutes, ein Mitglied des Zentralkomitees, Sergejew, war gerade in Amerika und sagte uns, es wäre eigentlich fabelhaft, wenn wir uns hinsetzen könnten und sehen, was der ABM-Vertrag eigentlich erlaubt und was er nicht erlaubt in Versuchen und Forschung. Der sagte übrigens auch, ja, also für uns Wissenschaftler bedeutet ein Laboratorium natürlich nicht nur ein Gebäude am Boden, sondern auch Raumstationen. Also schon wieder was ganz anderes. Ich sage das jetzt nur, weil ich diese Phrasen über die Überlegenheit und das Kappen, irgendwann muss es mal aufhören, ist alles sehr schön und gut, an einem Tisch hier zu sitzen und das schön zu sagen und das religiös vorzutragen. Irgendwann kommt die Zeit, dass man sich darauf festsetzen muss, genau das hinzuschreiben und genau das zu sagen, was man will. Zunächst mal, die Kombination von gemeinsamen und eigenmächtigen, eigenständigen Entscheidungen ist ja nicht statisch. Man kann all mögliche Entscheidungen treffen und neue Entscheidungen treffen. Einige davon sind gemeinsam und einige davon bleiben unilateral. Ich würde denken, solange es Nationen gibt, eine Nationalsphäre, eine eigenmächtige Sphäre immer bestehen wird. Wie breit, wie weit kann ich jetzt nicht definieren. Das ist auch so eine Sache, dass man sich hier metaphysisch darüber unterhalten kann. Aber das, wenn man das konkret definieren kann, versucht, ist es viel schwieriger. Es hat nichts damit zu tun, ob der Präsident nach Reykjavik gegangen ist, um meiner Meinung nach auf jeden Fall, er ist gegangen, ich nicht, ob man die gemeinsame Sphäre vergrößern soll. Tatsache ist, dass bis jetzt, zugegeben, das ist das Altdenk und nicht das Neudenk, aber dass bis jetzt in den Abrüstungsverhandlungen jedes Mal, wenn gemeinsame Entschließungen getroffen worden sind, gemeinsame Vereinbarungen getroffen sind, Verträge geschlossen sind, die Programme, die ausgelassen wurden aus den Verträgen, die nicht begrenzt waren, vergrößert wurden, nicht verkleinert. Das heißt also, dass die Verträge in Wirklichkeit, obwohl sie gemeinsam waren, nicht die Sphäre des Gemeinsamen vergrößert haben, sondern die Sphäre des Individuellen. Warum? Weil es ein antagonistisches und eine feindselige Beziehung bis jetzt war. Sodass dann immer man etwas begrenzt, man sofort versucht, es auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Gebiet wieder gut zu machen oder sogar noch zu verbessern. Und leider ist es ja so, dass die Abrüstungsverträge bis jetzt hauptsächlich nur solche Sachen begrenzt haben und nur solche Sachen verboten haben, die man nicht mehr brauchte oder nicht mehr wollte oder nicht mehr rentabel waren. Und dass man sich dann konzentriert hat auf die neuen, zeigt also, dass hier zu argumentieren, dass automatisch, wenn man Verträge schließt und gemeinsame Entscheidungen macht, dass damit die gemeinsame Sphäre ausgebreitet wird und die unilaterale Sphäre eingeengt wird, empirisch nicht stimmt. Ich wünschte, es wäre anders. Mir liegt nur daran, hier zu versuchen, klarzumachen, dass das Gerede von keiner Übermacht, obwohl Asymmetrien erlaubt sind, aber Stabilität, dass man alles zugleich irgendwie verhandeln muss, dass das praktisch bedeutet, dass das eine irrsinnig schwierige Verhandlung ist, selbst wenn Präsidenten und Generalsekretäre im Prinzip in 3 Sätzen oder 10 Sätzen sagen, so soll es sein. Und dass daher, soweit ich es übersehen kann, die Sicherheit vielleicht nicht ideal, aber möglicherweise optimal auf lange Zeit immer noch zum großen Teil in den eigenen Händen der Nationen liegen wird. Wenn man die Sphäre der Gemeinsamkeit erweitern kann, bin ich sehr dafür. Ich sage dir nur, dass diese Formeln, in denen man so ganz blasé über Asymmetrien spricht, die man natürlich haben kann innerhalb einer Stabilität, wenn man versucht, das in Vertragswerk zu übersetzen, man in fast unüberwindliche Probleme stößt. Ich bin es sehr bereit zu sehen, dass die Verhandler das tun, die Unterhändler das tun. Nur soll man nicht dann sagen, dass wenn dies geblockt ist oder das geblockt ist, bedeutet das, dass da immer der Hintergedanke der Überlegenheit noch steht. Es sind enorm schwierige technische Probleme und die Ausgangspositionen, die geopolitischen Positionen, die Sicherheitsrequirements der verschiedenen Länder sind nicht identisch. Und daher sind die Waffensysteme nicht identisch, die Dislozierungen nicht identisch, die Strategien nicht identisch. Und das alles auszubalancieren in einem Vertragswerk im Namen ob der gemeinsamen Sicherheit oder der gleichen Sicherheit, ist enorm schwierig. Und ich sage eben nur, ich wünsche dir Glück, ich hoffe, dass man die Sphäre erweitern kann, aber solange das nicht der Fall ist, muss man sich auf die eigenen Entscheidungen verlassen. Und das bedeutet nicht, wenn man sich auf eigene Entscheidungen verlässt, dass man dann nach der Übermacht strebt. Die Vertragsproblematik, die Kompliziertheit, Verträge auszuhandeln, die Meinungsunterschiede bei der Auslegung von Verträgen, die Abneigung der Regierungen sowie die Schwierigkeiten überhaupt, Vertragstreue zu überprüfen, diese Vertragsproblematik erschwert nicht nur die laufenden Verhandlungen, sondern untergräbt mehr und mehr auch gültige Verträge. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich der amerikanisch-sowjetische ABM-Vertrag über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen, der 1972 abgeschlossen wurde und jetzt den Arbeiten an SDI, der strategischen Verteidigungsinitiative der USA, entgegensteht. An den Auslegungsschwierigkeiten des ABM-Vertrages kamen nicht einmal die Diskutanten im Hamburger Rathaus vorbei. Der sowjetische Teilnehmer Valentin Falin: Wenn Sie gestatten, sind zwei Bemerkungen zuerst über das, was Helmut Sonnenfeld gesagt hat. Es ist in diesem Vertrag von ABM festgeschrieben worden, dass im Falle, dass neue physische Prinzipien in Frage kommen, dann sollen die beiden Teilnehmer des Vertrages Verhandlungen durchführen. So steht es in dem Vertrag. Dort wo. Sollten Systeme zur, if systems are created based on new physical principles, sollten Systeme entstehen, die darauf basieren. Das ist ein sehr wichtiger Einführungsklausel in den Satz. Und dieser Protokoll D beruft sich nicht auf Artikel 5, in dem ganz definitiv diese Weltallsysteme verboten sind, auch die Systeme auf dem Meere und mobile Systeme auf der Erde. Dieses Protokoll D bezieht sich auf Artikel 3. Das ist auch nicht irgendwie zufällig, das ist extra so, weil Artikel 5, der manche Bereiche aus Wettrüsten ausnimmt, ist vollkommen klar und auf alle Zeiten so geschrieben. Also, das ist nur so als ein Zusatz. Wissen Sie, es ist gewiss, ich stimme zu den Worten von Herrn Sonnenfeld, dass die Worte spielen eine Rolle, aber die Taten sind wichtiger. Und deswegen, neben den Deklarationen, die von Zeit zu Zeit ausgesprochen werden, spielen eine Rolle die Direktiven, auf denen stützend die Vereinigten Staaten ihr militärische Potenziale ausbauen und modernisieren. Und für diese Seite der Sache gilt Direktive vom Mai 82 für die Jahre 84, 88, die von besonderer Bedeutung war und bleibt, weil dies gültige Direktive ist. Und in dieser Direktive, zum Teil veröffentlicht in New York Times im Mai 82, können wir alle lesen: Das Ziel dessen, was geschieht in den Vereinigten Staaten, ist die Wiederherstellung der militärischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten. Dass diese Überlegenheit soll den Amerikanern die Chance geben, im Falle eines Krieges den Sieg zu erzwingen und nicht nur die militärische Niederlage der Sowjetunion herbeizuführen, sondern totale Ruinierung des politischen und sozialen Systems der Sowjetunion gewährleisten. So steht es geschrieben. Es wird weiter gesagt, dass zu Friedenszeit, solange die Amerikaner keinen Krieg gegen die Sowjetunion führen, sollen die Vereinigten Staaten einen Handels-, einen ökonomischen und einen technologischen Krieg gegen die Sowjetunion führen, neben einem psychologischen Krieg. Dass in dieser Zwischenzeit sollen auch die paramilitärische Operationen erweitert werden und. Ziel der Vereinigten Staaten, das ist Sinn der ganzen Aktion oder des ganzen Konzepts, der Sowjetunion das Wettrüsten in solchen Bereichen aufzuzwingen, dass alle vorhergemachten Investitionen der Sowjetunion im Bereich Verteidigung nutzlos sind. Und dazu passen insbesondere Weltall und manche andere Gebiete. In diesem Dokument, ich wiederhole, vom Mai 82, ist die Frage gestellt über Ausscheiden der Vereinigten Staaten aus dem Vertrag ABM und die Experimente im Weltall zum, unter anderem mit dem Ziel, ein Potenzial zu erwerben, die sowjetische Sputnik, sowjetische Satelliten abzufangen und zu vernichten. Und so weiter. Ich möchte nicht den ganzen Dokument zitieren, 125 Seiten stark, aber wie gesagt, es gilt nicht nur Wort, es gilt auch Direktive. Und diese Direktive ist ein gültiges Dokument. Wenigstens bis zum Jahre 88. Also, wir haben dann verschiedene Dimensionen, um die amerikanischen Worte, Erklärungen und so weiter zu empfinden, indem wir dem Präsidenten Glauben schenken sollen und indem wir solche Papiere zu Gesicht bekommen und vor allem die Tatsachen, die nach solchen Papieren folgen. Deswegen die Frage, Überlegenheit oder keine Überlegenheit, ist nicht eine theoretische Frage, das ist die praktische Frage der praktischen amerikanischen Politik. Sinn der Politik bleibt wie vor manchen Jahren die wirtschaftliche Ruinierung der Sowjetunion in Zeit zwischen den Kriegen und wenn zu einer Auseinandersetzung kommt, dann, ich habe schon gesagt. Ich stelle fest nur Folgendes. Wir hatten bessere Perspektiven gehabt Anfang 70er Jahre. Und meine Frage lautet, die Antwort habe ich nicht, ob wir damals klüger waren als heute. Beide. Ob wir damals besser uns vorstellten, was eigentlich unseren gemeinsamen und nationalen Interessen entspricht. Die Erweiterung, wie damals von Helmut Sonnenfeld geschrieben sogar, die Erweiterung der Gebiete der Zusammenarbeit, so steht im Dokument, in konform mit unseren internationalen Interessen steht, oder die heutige Konfrontation und Verschärfung dieser Konfrontation. SDI, das ist nicht eine Bezeichnung dessen, was im Grunde genommen unter Motto der Verteidigung geschieht. Können Sie mir wahrscheinlich ein Dokument nennen aus der Geschichte der Vereinigten Staaten nach dem Kriege, wo ein Dokument nicht Verteidigung, sondern aggressiv genannt wurde? Und was die Verhandlungen angeht, welchen Sinn diese Verhandlungen haben und ob sie überhaupt einen Sinn haben. Wissen Sie, es gibt verschiedene Definitionen des Begriffs Verhandlung in den Vereinigten Staaten. Sie wissen, Herr Sonnenfeld, dass nach dem Kriege die Vereinigten Staaten die Verhandlungen und die Abkommen so definiert haben. Abkommen haben Sinn für die Vereinigten Staaten, wenn sie Zugeständnisse der anderen Seite fixieren und Zugewinne der amerikanischen Seite. Das ist eine besondere Art von Verhandlung. Heute erklärt nam zum Beispiel Richard Perle, ein sehr interessanter Mann, die Sowjetunion soll akzeptieren, dass, was in den Vereinigten Staaten vorliegt, weil nichts Besseres wird die Sowjetunion nicht aushandeln. Er wird nur in schlechtere Situation sich versetzen, wenn er diesen Vorschlag ablehnt. Sind das Verhandlungen? Die Verhandlungen sind die Versuche zweier gleichberechtigter Partner, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wenn keine Gleichheit in Verhandlungen vorhanden ist, dann sind keine Verhandlungen. Und in Genf, Sie werden wahrscheinlich bestätigen, sind im Grunde genommen keine Verhandlungen, gehen vor sich hin. Da sind zwei Monologe. Eine Seite sagt seine Position, ihre Position, die andere Seite sagt, da legt da ihre Position. Das sind keine Verhandlungen. Das ist einander vorbeisprechen. Wahrscheinlich irgendwann, irgendwie, irgend, wo wird diese parallele Linien kreuzen oder sich näher einander nähern? Kann sein, aber wann? Kann sein, dass es wird zu spät. Wir brauchen auch in der Methode der Verhandlungen zu dem zurückzukehren, was wir und Sie anerkannt haben Anfang 70er Jahre. Gleichheit. Die Interessen der beiden Seiten haben gleichen Wert. Es darf nicht zwei verschiedene Standarten angewandt werden, um die Interessen einer Seite zu messen und Interessen ihrer Seite zu messen. Ich möchte nicht wiederum in die Geschichte zurückgehen und Beispiele nennen, aber Sie wissen, es war leider in der Vergangenheit sehr oft so, dass die amerikanische Position im Voraus heilig erklärt wurde und die sowjetische im Voraus negativ, unkonstruktiv, unakzeptabel. Wenn Sie bereit sind, uns so anzunehmen, wie wir bereit sind, Sie anzunehmen, und zwar so, wie und Sie in Wirklichkeit sind, dann haben wir große Chancen, einen Erfolg zu erzielen. Aber versuchen Sie nicht, uns durch Verhandlungen umzuziehen und neben solchen verschiedenen Voraussetzen solche Prämissen zu formulieren, wie Poindexter nach Reykjavik versucht, das zu tun. Er sagte, ja, in Reykjavik war die Rede über nukleare Abrüstung, aber die Voraussetzungen sind drei. Konventionelle Abrüstung, von unserer Seite kein Problem, aber dann, die Sowjetunion soll im Internen sich verändern. Und die Sowjetunion zum Dritten soll beweisen, dass er die Auseinandersetzung auf ideologischem Gebiete nur mit solchen Mitteln fortsetzt, die amerikanische Interessen in Frage stellen. Über die zwei andere Komplexe können wir noch 1000 Jahre miteinander streiten. Weil dasselbe gilt für die Amerikaner. Die nationalen Interessen und die Interessen des anderen. Welche Priorität haben die eigenen? Wie viele davon kann man einbringen in ein Modell gemeinsamer Sicherheit? Diese Frage erwies sich bei dem Meinungsaustausch als zentrales Problem. Ein Problem, das weit mehr umfasst als nur den Rüstungsbereich. Helmut Sonnenfeld dazu. In vieler Beziehung ist natürlich die Politik Amerikas wie auch die Politik der Sowjetunion im Bewusstsein geführt, dass es wichtige Interessen anderer gibt, gegen die man nicht verstoßen sollte oder auf jeden Fall gegenüber von denen man sehr besonders vorsichtig sein muss. Und das, Gott sei Dank, hat sich in vielen Krisen gezeigt, sonst wären sie nicht nur Krisen geblieben, sondern schwieriger als das und gefährlicher als das und vielleicht sogar zu wirklichen Konfrontationen gekommen. Die erste Aufgabe sind die eigenen. Die kennt man am besten, von denen weiß man am besten. Politiker, die gewählt werden, werden hauptsächlich gewählt, weil sie über die Interessen und Notwendigkeiten der eigenen Gesellschaft sich Gedanken gemacht haben und appellieren an die eigene Bevölkerung. Sicher muss man hoffen, dass solche Menschen auch für die Interessen anderer Zeit haben, aber es ist eigentlich bei sehr schwierig, das von Politikern zu erwarten. Außerdem sollte man das sich nicht anmaßen, selber die Interessen der anderen zu definieren. Das kommt sehr oft falsch raus. Daher muss es am Ende durch Verhandlungen erreicht werden. Und Verhandlungen über Interessen sind enorm schwierig, wie wir durch Jahrhunderte lang herausgefunden haben. Das ist das Beste, was ich Ihnen sagen kann. Ja, man muss es versuchen, man soll es versuchen, tut es auch. Aber am Ende muss jeder für seine eigenen Interessen verantwortlich sein und dann auf der Basis mit dem anderen verhandeln. Nur er kann es. Aber am Ende bin ich auch der Einstellung, dass die Sicherheit, die Zusammenarbeit, die Möglichkeit des Friedens viel mehr als Waffen bedarf. Offenheit, Transparenz, Interdependenz. In der Sowjetunion wird jetzt von Interdependenz gesprochen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird davon gesprochen, zu den Comic-Con Staatschefs, dass man ja sich nicht auf die Technologie des Auslands davon abhängig machen soll, sondern die eigene Technologie auszubauen. Also da ist noch eine Zwiespältigkeit auf jeden Fall zu sehen auf der anderen Seite. Aber das sind alles Dinge, ja, die dazu gehören. In der Beziehung glaube ich, dass auf der sowjetischen Seite viel mehr geschehen muss als auf der westlichen Seite. Denn wir leben ja mit Offenheit, obwohl mit großen Fehlern und mit großen Imperfektionen. Aber wir leben in dem Pluralismus und in der Offenheit. Das gehört auch dazu. In einer Zwischenbilanz ordnete Egon Bahr die Interessenproblematik in das Modell von der gemeinsamen Sicherheit ein. Dabei warnte er davor, Vertragspolitik mit der Forderung nach innen- und gesellschaftspolitischen Veränderungen auf der anderen Seite zu verknüpfen. Egon Bahr: Erstens, ich denke, es kann keine Meinungsverschiedenheit darüber geben, dass jeder Vertrag, den man schließt, eine Begrenzung eigener Interessen bedeutet. Nämlich insoweit, als ich natürlich eigene Möglichkeiten und eigene Souveränitäten zugunsten der Gemeinsamkeit dieses Vertrages aufgebe. Das bedeutet nicht, dass ich Grundinteressen meines eigenen Staates aufgebe. Im Gegenteil, ich definiere mein eigenes Interesse dahingehend, dass es besser gesichert ist durch eine Vereinbarung mit einem potenziellen Gegner oder einem andersartigen. Zweitens, ich bin der festen Überzeugung, dass es im Grunde eine Irreführung der Öffentlichkeit ist, zu sagen, Frieden und Freiheit. Ich bin der Auffassung, dass es genauer wäre, zu sagen, Freiheit gibt es nur im Frieden. Wenn ich den Frieden nicht erhalte, werde ich nichts erhalten, auch nicht meine Freiheit. Gerade in einer Zeit, in der sicher ist, dass es im Falle eines Konfliktes nicht das Ende der Bundesrepublik, sondern auch das Ende der DDR ist, erkenne ich, dass ich nur gemeinsam leben werde oder gemeinsam sterben werde. Die Einheit im Untergang war nie unsere Perspektive der Einheit. Das heißt, wir sind heute in einer anderen Situation. Und der hat nicht umsonst gesagt, der Einstein, dass die Atombombe die Welt verändert hat, aber noch nicht das Denken der Menschen. Und ob wir das Denken der Menschen entsprechend den unnachsichtigen Drohungen des atomaren Zeitalters ändern werden, wird auch entscheiden über das Schicksal der Welt. Im Übrigen bin ich anderer Auffassung als Valentin Fallin in folgendem Punkt. Es ist unausweichlich, dass sich mit der Akzeptanz des anderen, auch des potenziellen Gegners, als meinem unentbehrlichen Partner des Überlebens, natürlich Feindbilder sich ändern. Ich kann nicht mehr sagen, der Imperialismus ist nicht friedensfähig. Ich kann die Frage, wer wen, nicht mehr stellen. Das wird nicht bedeuten, dass man Gesellschaftssysteme oder Wertvorstellungen der eigenen Ordnung ändern muss. Natürlich nicht. Aber genauso wenig wie Second to None unakzeptabel ist. Wenn ich akzeptiere, ich bin bereit, Verträge abzuschließen, durch die ich nicht mehr Sicherheit habe als der andere. Es wird genug übrig bleiben, worüber wir streiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der ideologische Streit, was die Systeme angeht, historisch ausgetragen werden wird. Der ist nicht wegzudefinieren. Gibt keine Formelkompromisse, ideologisch. Aber damit er ausgetragen werden kann, muss erstmal Friede sein. Dann werden wir weitersehen. Wie aber können die Großmächte weiterkommen in der komplizierten Materie der Abrüstung? Die Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt, dass Zugeständnisse hier eigentlich nur aufgrund einer mehr zufälligen Übereinstimmung der Interessen beider Großmächte gemacht wurden. weil ein Rüstungsprojekt nicht verwendbar war, wie bei den biologischen Waffen, weil es zu kompliziert oder weil es zu teuer erschien, wie bei den Raketenabwehrsystemen. Die ohnehin für den Außenstehenden nicht mehr überschaubaren technischen Detailfragen und die Forderungen nach Kontrollen sind es, die beiden Großmächten Zugeständnisse immer schwerer fallen lassen. Beiden Großmächten wohlgemerkt, wenn man von Valentin Falin erfährt, dass auch die USA Schwierigkeiten haben, Kontrollen zuzulassen. Bisher ging dieser Vorwurf eigentlich immer nur an die Adresse der Sowjetunion. Die Frage war gestellt, ob die Sowjetunion mit Nulllösung einverstanden wäre. Ich würde sagen, ja, ganz kategorisch. Dieses Ziel stellen wir seit Jahre 22 zum ersten Mal vor 65 Jahren in Genua gestellt, leider nicht mit großem Erfolg. Wir sind für Nulllösung, für nukleare Waffen, für chemische Waffen, für alle anderen Massenvernichtungswaffen und für konventionelle Waffen. Wenigstens für alle angriffskonventionelle Waffen. Und diese unsere Position hat nie verändert. Es bleibt die strategische Linie der Sowjetunion, der Partei, und in der Hinsicht wird auch in der Zukunft nichts ändern. Es gibt in der Sowjetunion keine Gruppen, die damit verdienen, in der Weise oder in vergleichbarer Weise wie in den Vereinigten Staaten oder in anderen westlichen Ländern. Es gibt keine soziale Gruppen, die mit Waffen mehr verdienen können als nicht mit den Waffen. Ich bin vollkommen einverstanden, dass die vertrauensbildenden Maßnahmen weiter ausgebaut werden sollen. Und je weiter, desto mehr. Hier aber gibt es schon Grenzen. Und diese Grenzen hat leider nicht unsere Position gestellt, sondern die amerikanische. Wie wir wissen, es war jahrelang behauptet, dass der Grund, warum die Amerikaner mit Atomteststopp nicht einverstanden sind, ist die unbefriedigende Kontrolle. Wir haben vorgeschlagen, bitte, dreifache Kontrolle, nationale Mittel, internationale Bitten, Inspektion an Ort und Stelle. Und was war die Antwort? Kontrolle interessiert uns nicht und interessiert die Fortsetzung amerikanischen Atomtests. Dasselbe haben wir zum Teil auch in Reykjavik gehört, wo die Frage der Inspektion besprochen wurde. Unsere amerikanischen Kollegen haben zum Ausdruck gebracht, nein, manche Waffengattungen sind aus der Inspektion auszuschließen. Sie müssen uns vertrauen, weil wir eine offene Gesellschaft sind. Lesen Sie bitte die Protokolle von Kongress. Dort steht geschrieben, wie viel Dollar für welche Waffe ausgegeben wird. Und glauben Sie uns, es ist so. Unsere Antwort war, wir laden Sie ein, unsere Objekte an Ort und Stelle zu inspizieren, aber wir gehen davon aus, wir haben Recht, dasselbe zu tun bei Ihnen. Das ist nur ein Wink, das ist nur ein Zeichen, dass mit der Kontrolle nicht so einfach sein wird. Dass über die Kontrolle wird und war viel gesprochen, solange über die Kontrolle in der Theorie besprochen wurde. Aber in Praxis geht es viel komplizierter. Inwieweit wir die Worte und die Taten in Einklang bringen sollen, das war eigentlich der eigentliche Ziel von Reykjavik. Es war nötig zu klären, was in Worten von beiden Seiten den Taten entspricht, inwieweit die Deklaration von Genf Aufhören des Wettrüstens auf der Erde und Vorbeugen des Wettrüstens im Weltall eigentliche Absicht der beiden Seiten sei. Und es stellte sich heraus, dass die Amerikaner sind nicht bereit, im Moment wenigstens mit den Arbeiten aufzuhören, die dem Wettrüsten im Weltall den Weg ebnen. Leider, ich stelle fest, nur die Tatsache. Ob eine volle nukleare Abrüstung möglich sei und wünschenswert. Unsere, ich wiederhole, Überzeugung sei, es ist notwendig. Das ist die Voraussetzung für einen stabilen Krieg. Sonst werden wir ewig streiten, welche Rakete welche Entfernung überwindet, welche Rakete strategisch oder parastrategisch ist, welche die Rakete des ersten Schlages sei oder nicht. Ebenso wie Sie gesagt haben. Die Instabilität der Lage ist, dass die amerikanischen landgestützten Raketen bedroht sind. Das sind 20% des ganzen amerikanischen Potenzials. Aber 80% sind nicht bedroht. Das sind Unterseebooten. Und warum sind die Amerikaner so bedroht? Unsere landgestützten Raketen sind 80% der sowjetischen Potenzial. Sie sind allen amerikanischen Angriffen offen. Warum sagen wir nicht über die Instabilität? Die Stabilität oder Instabilität, das ist irgendwie nach amerikanischen Methoden, es geht die Diskussion um diese Sachen. Aber in Wirklichkeit, die Stabilität und die Instabilität ist was anderes. Das ist vor allem die Möglichkeit, aus Verborgenheit einen Angriff ohne Vorbereitung anzufangen. Man arbeitet im Moment an diesen Technologien für Cruise Missiles und noch mit Überschallgeschwindigkeit. Wie werden Sie mit diesem Problem? Und wenn wir über das SDI-Programm sprechen, dann müssen wir berücksichtigen. Das SDI-Programm hat nur mit langgestützten Raketen zu tun. Mit Cruise Missiles keine Lösung, mit Bomber keine Lösung, mit vielen anderen Waffen keine Lösung. Was für eine Lösung? Weil die heutige Zahl amerikanischer Raketen auf Bombern ist schon genug, um das Leben auf der Erde auszulöschen. Was für eine Lösung? Und insgesamt möchte ich Folgendes sagen. Die praktische Bedeutung von Reykjavik besteht darin, nach meiner Meinung, nach Auffassung unserer Regierung, obwohl ich kein Regierungsbeamter bin. Wir haben von der Theorie über die Möglichkeiten der Abrüstung und deren Bedeutung einen Schritt in praktische Richtung getan. Wir haben versucht und zum Teil mit Erfolg im Gespräch mit ganz offenen und konstruktiven Gesprächen, ich möchte sagen, mit Präsidenten Reagan zu klären, ob es ohne Atomwaffen weitergeht. Und es war auch geklärt worden und es war auch vom Präsidenten zugegeben, es sei vorteilhafter, in ganz großen Zügen, in 5 bzw. 10 Jahren Problem zu lösen und nicht, wie es üblich heute ist, in ganz kleinen Schrittchen, in ganz kleinen Portionen, wie in Genf, dieses System, jenes System, Zusammenhänge mit diesen Systemen, inwieweit das auf die strategische Situation einwirkt und so weiter. Wir haben verabredet im Prinzip, ich verstehe die Übersetzung dieses Prinzips in praktische Regelungen eine schwierige Sache sei, aber wir haben doch anerkannt, wenn Sie wollen, die Vorteilhaft der Methode. Wir tun in ganz konkreter Zeitabschnitten ganz riesige Arbeit durch. Tun das gemeinsam. Dann ist uns beiden ein Erfolg versprochen. Wahrscheinlich das ist die einzig mögliche Methode. Sonst versenken wir und dann auch verlieren Aussicht für größere Regelungen, wenn wir in diese technischen Details gehen. Details sind wichtig. Aber noch wichtiger ist, die Zeit zu gewinnen. Diese Zeit nicht zu verlieren, weil die Zeit ist nicht neutral. Der Versuch von Reykjavik, Nägel mit Köpfen zu machen, scheint aller Gesundbeterei in den Hauptstädten zum Trotz gescheitert zu sein. Derweil geht der Rüstungswettlauf ungebremst weiter. Gibt es eine Chance, ihn einzuhalten? So bald wohl kaum. Selbst Egon Bahr zeigte sich zum Schluss der Aussprache skeptisch und beschränkte seine Hoffnung darauf, dass wenigstens die Europäer voranbringen, was die Supermächte nicht schaffen. Ich glaube, dass die Diskussion gezeigt hat, dass man auf der einen Seite eine Reihe von Grundsätzen gemeinsamer Sicherheit verstanden hat. Man redet von neuem Denken. Darauf basierend sind sowjetische Positionen enorm verändert worden. So wie wir sie vor einigen Jahren uns erträumt hätten, aber leider nicht gehört haben. Insofern ist die Zeit auch nicht neutral geblieben und vorbeigegangen. Und ich sehe auf der anderen Seite nicht, dass dieses Denken im Prinzip verstanden wird oder akzeptiert wird. Das heißt, ich komme zu dem Ergebnis, wenn das, was wir heute diskutiert haben, wenn das nur einigermaßen repräsentativ war, dann muss man wohl davon ausgehen, dass wir in den kommenden Monaten nicht mit Durchbrüchen rechnen können. Wenn die beiden Außenminister nicht mal in der Lage waren, einen neuen Termin zu vereinbaren, und wenn das, was wir hier an unterschiedlichen Positionen gehört haben, ein gewisser Reflex ist, dann werden wir die Entwicklung zwischen den beiden Großmächten diesen überlassen müssen, was wir sowieso tun. Was aber dann dazu führt, meines Erachtens, dass die Europäer, wenn sie denn die Kraft dazu finden, sich stärker auf das konzentrieren sollten, worüber wir fast nicht gesprochen haben, nämlich die Herstellung einer konventionellen Stabilität in Europa, für das die Franzosen den Begriff vom Atlantik bis zum Ural eingebracht haben. Da war für mich sehr wichtig die Erklärung von Herrn Fahlin, dass die Sowjetunion bereit ist, auf diesem Gebiet etwa bestehende Überlegenheiten abzubauen. Wenn dies erprobt wird, kämen wir in Europa ein Stück weiter. Sicher nicht ohne atomare Gefechtsfeldwaffen oder Kurzstreckenraketen mit berühren und mit behandeln oder verhandeln zu müssen. Aber das ist gewissermaßen mein Resümee aus diesem Nachmittag. Das ist noch sehr im weiten Felde, bevor wir zu einem konkreten Programm gemeinsamer Sicherheit zwischen den beiden Großen kommen können. Und die Europäer sollten sich auf ihre Interessen besinnen. Forum 3. In unserer Sendereihe aus Politik und Zeitgeschehen hörten Sie heute Ausschnitte aus einer Diskussion zum Thema gemeinsame Sicherheit, Gesichtspunkte der beiden Weltmächte. Es debattierten Valentin Fahlin aus der Sowjetunion, Helmut Sonnenfeld aus den USA und der deutsche Abrüstungspolitiker Egon Bahr. Auswahl und Moderation Karl-Heinz Harenberg.